2. Sprachschatten. 2. A. Hören Sie genau zu. Die Tasche liegt auf dem Stuhl. Ach so, auf dem Stuhl. Dein Handy ist unter der Zeitung. Ach ja, unter der Zeitung. Die Brille ist auf dem Sofa. Oh, auf dem Sofa.